الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht Safara habe ich im Deutschen, wir machen weiter mit der Erklärung von Sohul al-Salam. Wir sind bei Hadith 1394. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. والحديث دليل على أنه يحرم على من لم يستحق شيئا من مال الله بأن لا يكون من المصارف التي عينها الله تعالى أن يأخذه ويتملكه، وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار. وفي قوله يتخوضون دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجه، فإن كانوا من ولاة الأموال أبيح لهم قدر ما يحتاجونه لأنفسهم من غير زيادة. وقد تقدم من الكلام في ذلك، قاله الشارح رحمه الله تعالى أنه يا أخوة لا يجوز للإنسان أن يخوض في مال الله. مال الله هو إذا ولاه الله على شيء من أموال المسلمين، بينما مثلا يكون عامل زكاة أو عامل صدقة ويكون واليا على أموال المسلمين، فلا يجوز له أن يأخذ من هذا المال إلا ما يحتاجه لنفسه من غير زيادة. ولكن أن يتخوض في المال بحيث أن يتوسع فهذا لا يجوز، وهذا سبب في دخول جهنم، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. خولة الأنصارية رضوان الله عليها زاكت لقزنت الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكت. Es gibt Leute, die übertreiben, indem sie von dem Vermögen Allah subhanahu wa ta'ala ohne Recht nehmen und sie vergnügen sich mit diesem Vermögen. Diese Leute werden die Hölle am letzten Tag als Strafe bekommen. Hadith ist bei Al-Bukhari auch. Alhamdulillah. Das geht darum, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Es gibt Vermögen, was für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie zum Beispiel Vermögen von Zakat. Oder Vermögen von Sadaqa, von Spenden. Und wenn eine Person zuständig ist, der darf nicht dieses Vermögen für sich selber, der darf dieses Vermögen nicht für sich selber benutzen oder sich vergnügen mit diesem Vermögen, was Allah subhanahu wa ta'ala gehört, indem, weil die Leute das für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben haben. Und derjenige, der sowas macht, der wird in die Hölle kommen. Außer jetzt, dass man zuständig dafür ist und er braucht, um dieses Vermögen zu verwalten, etwas davon. Deshalb, der kann davon bekommen, was genug für ihn ist und nicht übertreiben. Und da, wir haben über diese Überlieferung schon gesprochen, als wir, barakallahu fikum, über Themen von Vermögen gesprochen haben, Vermögen und Verwaltung. Zum Beispiel ein Khalif von den Muslimen oder ein Richter für die Muslimen. Diese Leute, sie können nicht wie die anderen machen, dass sie gehen und arbeiten, damit sie Geld verdienen. Diese Leute müssen etwas von dem Vermögen, von dem Haus des Geldes bei den Muslimen nehmen. Und sie dürfen alles nehmen, was sie brauchen, aber sie dürfen nicht übertreiben. Abu Bakr radhiyallahu anhu, als er Khalif war, am nächsten Tag ist er rausgegangen zum Markt. Sie haben ihn gesehen, sie haben gesagt, wohin? Der hat gesagt, okay, ich möchte zum Markt, damit ich arbeite. Da haben sie gesagt, bleib. Bleib, deine Arbeit für die Muslime ist wichtiger als dein Arbeitshandel. Du nimmst von Bayt al-Mal, von dem Haus des Geldes. Und deshalb Umar ibn Khattab sagte, derjenige, der für uns etwas leistet oder für uns arbeitet, der meint für den Staat arbeitet, bekommt alles von uns, sein Haus und sein Transportmittel, und er kann alles nehmen davon. Aber hier, yatakhawwadun, bedeutet, dass diese Leute ohne Furcht und ohne, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dass sie von diesem Vermögen wegnehmen, für sich selber, um reicher zu werden und um natürlich die Situation zu genießen. Und das ist natürlich, das ist eine sehr schlechte Eigenschaft. Und wir reden über schlechte, sage ich jetzt, Charaktereigenschaften, etwas davon ist so. Deshalb sagt der Autor, Rahimullah Ta'ala, er sagte, wenn diese Leute von denjenigen sind, die verantwortlich sind für die Vermögen von den Muslimen, dann ist es ihnen erlaubt, dass sie so viel nehmen, wie sie brauchen. Aber wenn sie mehr nehmen, dann gilt für sie diese Überlieferung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أخرجه مسلم. وهذا تكلمنا عليه أكثر مرة مسألة الظلم, يعني تكلمنا عن النهي عن الظلم, والله سبحانه وتعالى تقدس عن هذا الشيء ومنزه عن الظلم سبحانه وتعالى, والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى, لأن الظلم هو التصرف في غير الملك أو مجاوزة الحد, والله سبحانه وتعالى هذا محال في حقه سبحانه وتعالى, إنما الظلم قبيح عقلا وشرعا, فلذلك لا يجوز الظلم, وقد خاب من حمل ظلما, صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أبو ذر رضي الله عليه أرسلته, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم erzählt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, O mein Diener, ich habe mir das Unrecht verboten und zwischen euch Unrecht habe ich auch verboten, deshalb ihr dürft einander nicht Unrecht tun. Das Hadith ist bei Muslim, das ist ein langes Hadith. Und wir reden, barakallahu fikum, in diesem Kapitel reden wir über diese Eigenschaften, die schlecht sind. Dass man aufpasst. Und wir haben schon über Ungerechtigkeit gesprochen und Unrecht tun. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals Unrecht tun. Und es ist natürlich sowieso, es ist nicht zu denken oder dass man sich vorstellt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Unrecht tut. Weil Allah subhanahu wa ta'ala niemals Unrecht tut und Allah tut niemals Schlechtes. Deshalb soll man in diesem Zusammenhang aufpassen, barakallahu fikum. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns sowas, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns erklärt, dass Ungerechtigkeit oder Unrecht tun sehr schlimm ist. Yarhamukallah. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, derjenige, der Unrecht getan hat, hat verloren und wird am letzten Tag verlieren. Und Unrecht ist in allen Bereichen, nicht nur im Bereich der Religion, sondern in den, sowieso, logischerweise, Unrecht ist nicht schön. Und auch in der Religion ist es verboten. Und ein Mensch, der Allah fürchtet, wird versuchen, niemals Unrecht zu tun. Das ist auch eine Eigenschaft. Wir haben gesprochen, dass man kein Namima macht, dass man kein Riba macht, dass man kein Wulm macht, dass man sich nicht schnell aufregt oder übertreibt, dass man nicht lügt, dass man nicht betrügt. Und das sind alle schlechte Eigenschaften, Lügen, Betrügen und so weiter. An Abi Hurairata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, qal, atadruna mal Riba, qal Allah wa Rasuluhu a'lam, قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول, قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بهته. أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة، انتبه، الغيبة، الحديث طبعا عند مسلم كذلك يا أخوة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فلا تجوز الغيبة. واختلف أهل العلم بالنسبة للغيبة، منهم من قال من الصغائر، ومنهم من قال من الكبائر. والحق أن الغيبة من الكبائر، إن الله سبحانه وتعالى حرم أكل الميتة، والغيبة هي أكل لحم الآدمي، فذلك الغيبة من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أو أعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فذلك لا، الغيبة من الكبائر. ما هي الغيبة؟ أن تذكر أخاك، أن تذكر الإنسان في غيبته، يعني في عدم وجوده، بسوء، أن تذكره بسوء. أي ذكر المرء بما يكره، سواء كان في بدن الشخص أو دينه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته، يعني أي ذكر بالرمز أو بالإشارة، وكذلك التعريض به، فهذا كله من باب الغيبة. إذا ما معنى الغيبة؟ أن تذكر الإنسان في غير وجوده، في غير وجوده، بأمر لا يحبه ويكرهه ولو كان فيه. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. طبعا شامل لهذا في غيبته وفي حضرته. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك، أي المسلم، فلغير المسلم لا يوجد غيبة، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا. وقال: إن دماءكم أنتم وأعراضكم وأموالكم أنتم. وثم قال: ذكرك أخاك، أخاك في الدين. أما لغير المسلم ما في غيبة. بما يكره، أي ما يشعر بأنه إذا كان لا يكره ما يعاب به فإنه لا يكون غيبة، يعني ما كان يكره هذا هذا مغيب. وكما ذكرت الغيبة اختلف فيها العلم، منهم قال صغائر، منهم قال من الكبائر، ولكن صحيح أنها من الكبائر. ويستثنى من الغيبة أمور ستة. طبعا انتبه قبل الاستثناء، إذا ما كان فيه الذي ذكرته فهو بهتان، والبهتان أشد من الغيبة، وفي غيبة وفي كذب على الإنسان. ومن بهت مسلما جعله الله في ردغة الخبال، أو سقاه الله من ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. يستثنى من الغيبة أمور. أولا التظلم، يعني إنسان ظلمك فتقول له فلان ظلم، طبعا إذا كان حقا، أما إذا كان غير صحيح وكذبت عليه فهذا بهتان، صلى الله عليه وسلم. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر، بحيث أنت ما تستطيع فتقول لي فلان هذا يفعل المنكر غيره. ثالثا الاستفتاء، قل فلان أفتاني بكذا وقال كذا وقال كذا فما في مشكلة. رابعا التحذير للمسلمين من الاغترار به، كجرح الرواة والشهود، يعني إنسان لما يقول انتبه من فلان فهذا يفعل كذا ويفعل كذا فلا بأس بذلك. الخامس المجاهر بالفسق أو بالبدعة، هو يجاهر بالفسق والبدعة، ما عنده مشكلة أن يقال عنه شارب خمر أصلا. السادس التعريف بالشخص بما فيه عيب، كالأعور والأعرج والأعمش إلى غير هذا الأمر. ولا غيبة بين الأب وابنه، إذا الأب يتكلم على ابنه ما في شيء. وجمعها ابن أبي شريف: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقاء ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. مرة أخرى، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، متظلم معرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال إنسان مؤمن يبتعد عن هذا، نسأل الله العافية والسلام. قد يقول لا، أنا أقول في وجهي، أقول في وجهي فلان فعل، فلان قال، فلان عمل، فدخل الإنسان إما بالنميمة أو بالغيبة أو في البهتان، فإنسان أفضل يمسك عليه لسانه حتى ما يقع في شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه تسيرت بسته بخوفية محمد صلى الله عليه وسلم ذاكت ذسئي بس الغيبة است الغيبة زي هم جزاك الله زي بخوفيت لسنس من بستن ذاكت بس تو دهن برودة ارفينست mit etwas, was er nicht mag. Da hat man gesagt, und wenn er diese Eigenschaft hat, oder wenn er das hat, der Prophet Sassim sagte, wenn er dies hat, was du gesagt hast, dann ist das Liebe. Du hast hinter seinem Rücken schlecht gesprochen. Und wenn er das nicht hat, dann hast du Buhtan gemacht, also du hast ihn verleumdet. Das Hadith ist bei Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum, wir reden über Al-Ghiba. Was ist Al-Ghiba? Al-Ghiba kommt normalerweise von Nicht-Da-Sein. Nicht-Da-Sein. Und wenn man über einen Bruder etwas Schlechtes sagt, während der Bruder nicht da ist. Oder man erzählt von einer Eigenschaft von einem Bruder und diese Eigenschaft stimmt, aber der mag das nicht, dass man von ihm erzählt, dann ist das Al-Ghiba. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Das wird diese Lästerung, dass man über andere lästert, darf man nicht. Und das ist Barakallahu fikum, dass man, während der Bruder nicht da ist, von ihm etwas erzählt, was er selber, was der Bruder nicht mag. Ob das in seiner Religion ist, oder in seinem Körper ist, oder in seinen Eigenschaften ist, oder sein Vermögen, seine Familie, alles, alles, was mit ihm verbunden ist. Der Prophet sagte, atadruna min al-ghiba, wisst ihr, was al-ghiba ist? Da haben sie gesagt, Allah und der Prophet wissen es. Er hat gesagt, dass du über deinen Bruder etwas sagst, was er nicht mag. Und er hat hier gesagt, deinen Bruder. Der hat nicht gesagt, andere. Und deshalb, für einen Kafir gibt es kein Ghiba. Nur für einen Muslim. Du darfst nicht. Deshalb sagt der Prophet Sassam, Achaka. Er hat nicht gesagt, ein anderer. Und die Muslime sind Brüder. Also, wenn wir jetzt über einen Kafir sprechen, der nicht da ist, das ist kein Rieder. Aber wir empfehlen, dass man seine Zeit nicht verliert in solchen Themen, sondern man sollte über etwas Wichtiges sprechen oder man sollte seine Zeit nicht so einfach verlieren. Dass du über deinen Bruder etwas sagst, was er hat und was er nicht mag. Das heißt, wenn du von deinem Bruder redest, aber du lobst ihn und du sagst etwas, was er mag, dann ist das kein Rieder mehr. Sondern du hast ihn gelobt. Zum Beispiel, der Bruder ist, mashallah, der ist großzügig oder der hat einen guten Charakter oder der hilft. Der mag das, der wird das nicht mögen, sondern der wird sagen, ja, danke. Aber wenn du ihm sagst, ja, du bist geizig und du hast keinen Charakter und du hast kein Benehmen und du hast das nicht und du hast das nicht, natürlich, der wird das nicht mögen. Wenn er auch diese Eigenschaft hat, wenn auch, dann sagt man, ja, wie kann ich das machen? Ja, du kannst mit ihm direkt reden, ohne dass du hinter seinem Rücken, du lästerst über ihn. Die Gelehrten des Islam haben zwei Ansichten. Manche sagen, Riba ist eine kleine Sünde. Und natürlich diese Aussage ist falsch. Und andere sagen, das ist eine große Sünde. Al-Qurtubi sagte, das ist Ijma'. Konsens, dass Al-Ghiba lästern, dass dies über einen Muslim, das ist eine große Sünde. Und natürlich ist das eine große Sünde, weil, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass man Fleisch von verstorbenen Tieren oder von veränderten Tieren isst. Tja, und Allah subhanahu wa ta'ala hat Al-Ghiba gleich Essen von dem Fleisch von deinem verstorbenen Bruder. Und der Prophet sagte, eure Blut, Seele und Würde ist euch verboten. Deshalb Ghiba ist von den großen Sünden. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Sag mal, ja, aber ich sage ihm in sein Gesicht. Ja. Du kannst ihm in sein Gesicht sagen, nicht mir. Deshalb einer kam zu Umar ibn Abdulaziz, der hat ihm gesagt, jemand hat das und das und das und das und das gesagt von dir. Umar ibn Abdulaziz sagte ihm, stopp. Wir werden uns vergewissern. Und wenn das nicht so ist, dann bist du von den Leuten, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie erwähnt, ja, ihr alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba, wenn ein Lügner zu euch mit einer Nachricht kommt. Und wenn das nicht wahr ist, dann bist du von demjenigen, der lästert und üble Nachrede verbreitet. Aber ich empfehle dir, dass du die dritte nimmst, dass du Allah um Verzeihung bittest, und dann verzeihe ich dir. Und du gehst. Der hat ihm gesagt, die dritte. Er hat ihm gesagt, geh weg. Dann möge Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, Al-Ghiba darf man in sechs Fällen, die sind vielleicht neun Fällen, aber sechs Fällen, die sind bekannt. Man darf von einer Person, auch wenn er das nicht mag, reden, in sechs Fällen. Erstens, At-Tadhallum. Wenn jemand dir Unrecht getan hat, und du gehst zu den Leuten und sagst, ja, diese Person hat mit mir Unrecht getan. Natürlich, wenn das stimmt. Weil wenn das nicht stimmt, dann hast du deinen Bruder verleumdest und du hast so eine große Sünde begangen. Aber wenn das stimmt, sage ich, du hast mir Unrecht getan, das ist kein Problem. Zweitens, wenn jemand etwas Schlechtes macht und du kannst selber das nicht ändern, aber du kennst jemanden, der kann diese Person, die schlecht macht, beeinflussen. Du sagst ihm, schau mal, der macht das und das und das, rede mit ihm. Das ist auch kein Problem. Drittens, Al-Istifta. Das bedeutet, wenn jemand zu einem Gelehrten geht und sagt, ja, dieser Mann hat mit mir das und das und jenes gemacht, was soll ich machen in der Religion? Oder sagt, dieser Mufti hat mir so und so Fatwa gegeben. Das ist kein Problem. Viertens, Warnung vor der Warnung. Das heißt, dass man die Muslime warnt vor einer Person, die schlecht macht oder die wal'iyadu billah sehr Schlimmes tut oder der hat schlechten Charakter und so weiter, dann kann man. Fünftens, wer große Sünden öffentlich macht oder Bid'a öffentlich macht und es ihm egal, wenn du auch sagst, der macht Sünde und so weiter. Sechstens, wenn jemand bekannt ist für eine Behinderung, körperliche oder geistliche Behinderung, dann ist es kein Problem. Zum Beispiel, du sagst, derjenige, der humpelt, derjenige, der blind ist, ist es kein Problem. Das sind sechs, barakallahu fikum, Fälle, in denen Al-Ghiba erlaubt ist. Das heißt nicht mehr Ghiba, weil das wahr ist. Ibn Abi Sharif sagte, Al-Dhammu laysa bi Ghibatin, dass man jemanden kritisiert. Ist kein Ghiba in sechs Fällen. Mutawallimen. Eine Person, wenn ihm Unrecht getan wird und er erzählt von diesem Unrecht. Wa mu'arrifen. Dass jemand einen anderen beschreibt mit einem, zum Beispiel der sagt, der Humpler oder der Blinde und so, ist kein Problem. Wa muhadhiren. Warnung. Dass jemand warnt. Wa limudhiren fisqa. Derjenige, der große Sünden öffentlich begeht. Wo Mustaftin, derjenige, der fragt nach der Religion, was er macht und wie er das organisieren kann. Wo man talaba al-i'anata fi izalati munkar. Und derjenige, der um Hilfe bittet, um eine schlechte Tat oder schlechte Handlung aufzuheben. zum Beispiel eine Person macht Schlechtes. Du kannst selber ihm nicht sagen. Du weißt ja nicht von dir. Aber du kennst jemanden, der kann ihn beeinflussen. Du gehst zu ihm und sagst, ja, schau mal, dieser Mann macht. Du hast hier vor, hinter seinem Rücken gesprochen. Aber du wolltest was anderes erreichen. Das ist diesbezüglich. Aber eine Empfehlung, Barakallahu fikum, man sollte seine Zunge hüten und man sollte auf seine Zunge beißen, soll er auch nicht über andere Leute reden. Rede über deinen Fehler lieber und nicht über die anderen, weil du nicht weißt, was am letzten Tag passieren wird mit dir, wenn du lieber gemacht hast. Wenn die Person aber diese Eigenschaft nicht hat, dann ist es Verleumdung und das ist Katastrophe, weil Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen, der die anderen verleumdet, der wird ihn von Radrat al-Khabar trinken lassen. Und das ist die Flüssigkeit der Hölle. Wal-Iyadu Billah. Sammelig Allah subhanahu wa ta'ala was bewacht. Wa an Abi Huraira taqal, qala Rasulullah s.a.w. La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabagadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bi'i ba'd, au ala ba'd. وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم بارك الله فيكم. الحديث اشتمل على أمور نهى عنها الشارع. أولا التحاسد، يعني لا يحسد الإنسان الآخر، والحسد إما أن يتمنى زوال النعمة على الآخر ويأخذه، أو أن يتمنى زوال النعمة عنه أبدا، وهذا أشده، نسأل الله العافية والسلامة. والمؤمنون لا يكون حاسدا أبدا. إلا في اثنتين. Die Sonne ist aufgegangen. Guten Morgen. Nefal Walid da ist. Die Sonne ist aufgegangen. Rekord, heute Rekord. Normalerweise sind das 3 Minuten. Heute waren es keine Minute. Und warum reden Sie über seinen Nachteil öffentlich? Weil man das darf. Weil das ist Mu'arrifin. Das darf. طيب. Pass auf, الحديث عفوا الحديث اشتمل على أمور. أولا النهي عن الحسد. النهي أولا لا تحاسدوا لا تناجشوا. ما معنى النجش؟ النجش هو المنافسة في السلعة ليس لشرائها وإنما للإضرار بالآخر، زيادة السعر أو إنقاص السعر للإضرار بالآخر. لا تدابروا أي التهاجر، فلا يجوز المسلم أن يهاجر أخاه المسلم فوق 3، إلا طبعا إذا كان من أهل البدع أو أهل الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. خامسا قال ولا يبع بعضكم على بعض. طبعا هنا الرواية هو قال ولا يبغي بعضكم على بعض. الرواية الصحيحة هو لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يجوز المسلم أن يبيع على بيعة أخيه إذا علم، ولا يخطب على خطبة أخيه إذا علم. أما البغي إذا كان بمعنى لا يبغي فهو بارك الله فيكم فهو تحريم الظلم. المسلم وأخو المسلم، يعني فقط المسلم هو أخ المسلم. لا يخذله ولا يحقره، أي لا يحتقره ولا يترك نصره إذا احتاج إلى النصر، ولا قلنا لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال التقوى ها هنا، يعني العمدة في القلب، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فالله لا ينظر إلى صوركم وإنما إلى قلوبكم وأعمالكم سبحانه وتعالى. في التقوى ها هنا، أصل التقوى في القلب. كل المسلم على المسلم، أو بحسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني المسلم على المسلم حرام، حرام عليه أن يؤذيه في نفسه أو في عرضه أو في ماله. فهو يعني المسلم يا أخو بارك الله فيكم، علم ذلك من الدين علما قطعيا أن المسلم لا يجوز له أن يلحق بأخيه شرا في كل الأمور، والإنسان إذا ابتعد عن الشر فهي صدقة له، أن يكف عن الشر صدقة له، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه سئل إذا استقفيت صلى الله عليه وسلم ذاك، لا تحاسدوا beneidet euch nicht، لا تناجشوا überbietet euch beim Kauf anderen Schaden zuzufügen nicht، لا تباغضوا hasst euch einander nicht، لا تدابروا das bedeutet boykottiert euch nicht oder trennt euch von euch selber nicht، jeder gibt dem anderen sein Rücken، ولا يبغي بعضكم على بعض، das heißt keiner darf dem anderen Unrecht tun، oder ولا يبع بعضكم على بعض، keiner darf etwas kaufen oder verkaufen، wenn er schon wenn ein Muslim das gekauft hat، das heißt wenn du weißt dass dein Bruder was gekauft hat، du kannst nicht gehen und sagen ja verkauf mir، trotz dass du weißt der andere hat das gekauft، das geht nicht. وكونوا عباد الله إخوانا، und sei دين الله's Brüder. Ein Muslim ist der Bruder eines Muslims. Das heißt, eine Muslima ist die Schwester einer Muslima. لا يظلمه. Er tut ihm kein Unrecht zu. ولا يخذله. Wenn er seine Hilfe braucht, dann leistet er Hilfe. Das heißt, er untersagt nicht seine Hilfe, Unterstützung. ولا يحقره. Er erniedrigt ihn nicht. Ehrfurcht ist hier, oder Gottesfurcht ist hier. Dreimal hat der Prophet Sallam auf seine Brust gezeigt. Es ist schlimm. Es ist ein Muslim bezüglich dem anderen Muslim. Alles ist verboten. Sein Blut, sein Vermögen und seine Ehre. Das wird alles ist geschützt. Das Hadith ist bei einem Muslim. Das sind bestimmte Eigenschaften, die verboten sind. Erstens, man darf seinen Bruder nicht beneiden. Überhaupt Neid. Auch nicht nur dein Bruder. Überhaupt im Leben. Neid ist nicht gut. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten ihr Rizq geschrieben hat und gibt. Und ein Mu'min, wenn er das weiß, dann braucht er nicht die anderen zu beneiden. Das ist Allah. Allah hat ihnen das gegeben. Meine, wenn auch eine Person so reich wird und der andere so arm ist, dann braucht die Leute nicht zu beneiden. Warum? Aber weil die Leute das nicht verstehen und jeder blickt die anderen, was sie haben, und sagt, ja, schau mal der und so weiter, schau mal der. Auch wenn er das geklaut hat, das ist seine Sache zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala. Aber leider, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Was bedeutet Neid? Dass ein Mann oder dass ein Mensch das andere, was die anderen haben, sich wünscht. Dass er das bekommt oder dass die anderen das verlieren. Und das ist schlimmer. Das ist Neid. Deshalb ein Muslim darf nicht Neid haben. Zweitens, außer in zwei Themen, Koran und Wissen, und Vermögen. Darf man für Allah spenden, den Leuten das Wissen vermittelt. Zweitens, Barakallahu fikum, la tanajashu. Was bedeutet an-najash? Das ist überbieten im Kauf, nicht weil man kaufen will, sondern weil man einem von den beiden, der Käufer oder der Verkäufer, Schaden zufügen will, damit der andere nicht kauft. Entweder der bekommt Schaden oder der andere. Und das ist verboten und sehr schlimm. Drittens, la tabaghadu. Ihr dürft euch einander nicht hassen. Grundlos. Viertens, la tadabaru. Tadabar kommt von Rücken geben. Also ich gebe dir meinen Rücken, du gibst mir deinen Rücken. Wir wollen nicht miteinander sprechen. Das ist Barakallahu fikum. Ein Muslim darf das nicht mehr als 3 Tage mit seinem Bruder machen. Und das ist natürlich sehr schlechte Gesellschaft, dann, wenn jeder mit dem anderen nicht redet. Und der Beste von ihnen ist derjenige, der mit As-Salam anfängt. Der sagt As-Salamu alaikum. Fünftens, wala yabghi ba'dukum ala ba'd. Hier hat er yabghi. In einer anderen Überlieferung ist wala yabia. Yabghi bedeutet Unrecht tun. Yabia, verkaufen. Yabghi bedeutet, du darfst kein Unrecht tun, ist klar. Yabia, wenn du weißt, dass dein Bruder etwas gekauft hat, dann darfst du nicht gehen und sagen, ja, ich gebe dir mehr und ich kaufe. Es geht nicht. Und wenn du weißt, dass dein Bruder um Hand einer Frau angehalten hat, dann darfst du nicht zu ihren Eltern gehen und sagen, ja, ich möchte trotzdem sie heiraten. Das geht nicht. Al-Muslim auch ein Muslim. Ein Muslim ist der Bruder eines Muslims. Eine Muslime ist die Schwester einer Muslime. Ein Muslim darf seinem Bruder kein Unrecht tun und darf ihm nicht versagen, die Unterstützung versagen, wenn er das kann. Also wenn dein Bruder dir sagt, hilf mir, und du kannst ihm helfen, und du machst das nicht, dann ist das eine Sünde. وَلَا يَحْقِرُهُ. Und er darf ihn nicht erniedrigen. التَّقْوَى. Und Gottes Furcht fängt im Herzen an. Weil wenn man keine Gottesfurcht im Herzen hat, wenn man Allah nicht im Herzen fürchtet, dann kann man viel nach außen zeigen, aber das fehlt, was im Herzen ist. Wenn das Herz in Ordnung ist, dann wird alles in Ordnung. Und dann sagte der Prophet, alles, der Muslim ist geschützt in seinem Vermögen, in seinem Blut und in seiner Ehre. Da muss man ihm das gewähren. Wenn man das nicht macht, dann hat man ein Unrecht getan und eine große Sünde begangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن قطبة بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. جنبني يعني باعدني منكرات الأخلاق. طبعا الأخلاق هي أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، أما تكون محمودة وأما تكون مذمومة. فهذه المنكرات التي هي الأمور التي لا يحبها الإنسان، منكرات الأخلاق والأعمال أي ما ينكر شرعا أو عادة، والأهواء جمع هوى ما تشتهي النفس، والأدواء يعني وهي جمع داء وهي الأسقام المنفرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها مثل الجذام والبرص وغير ذلك من الأمراض صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيهم. قطبة بن مالك erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم pflegte zu sagen, هو الله lass mich fern von den schlechten Charaktereigenschaften, schlechten Taten, schlechten Gelüster und schlechten Krankheiten. Das ist bei At-Tirmidhi. Das heißt, lass mich auf einer Seite und die anderen auf der anderen Seite, lass mich fern davon bleiben, von diesen schlechten Eigenschaften, schlechten Taten, Gelüst und Krankheiten, die schlecht sind, wie zum Beispiel Lepra und solche Krankheiten, weil das sehr schlimm ist. Die Leute dann werden mit dir nicht mehr zu tun haben wollen. Und die werden von dir entfernt sein. Das ist ein Bittgebet von unserem Propheten, damit wir wissen, dass man guten Charakter haben sollte, man sollte gute Taten begehen, man sollte, was deine Psyche mag und deine Seele mag, nicht alles machst du, sondern du machst das, was mit der Religion übereinstimmt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa'an ibn Abbas qat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'idu mu'adun fatukhlifahu akhrajahu tirmidhi walakinahu da'if. Lakinahu da'if. Fi da'if. Barakallahu fikum, das nächste ist von Ibn Abbas. Er sagte, der Prophet hätte gesagt, La tumari akhik. Das heißt, übertreibe nicht in der Diskussion mit deinem Bruder. Und mach nicht viel Spaß mit ihm. Und gib ihm keinen Termin, ohne dass du deinen Termin einhältst. Diese Überlieferung ist bei Tirmidhi, aber das ist schwach. Schwache Überlieferung. Und schwache Überlieferung darf man nicht als Beweis nehmen. Man darf diese Überlieferungen nicht als Beweis nehmen. Aufpassen. Nächste ist auch schwach. Nächste ist auch schwach, barakallahu fikum. Und zwar Abu Sa'id al-Khudri qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khislatani la yajtami'ani fi mu'min. البخل وسوء الخلق أخرجه الترمذي وفي إسناده الضعف وهو كما قال وهو ضعيف بارك الله فيكم das nächste أبو سعيد الخدري erzählte der Prophet صلى الله عليه وسلم hätte gesagt zwei Eigenschaften findet man nicht bei einem Mu'min Geiz und schlechten Charakter oder schlechtes Benehmen aber diese Überlieferung ist nicht authentisch Nicht authentisch, obwohl die Bedeutung ist schön, das bedeutet auch das andere, die Bedeutung ist schön. Ja? وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم أخرجه مسلم الحديث دل على جواز مجازاة من ابتدى الإنسان بالأذية وأن الإثم عائد على البادئ لأنه المتسبب إلا أن يعتدي المظلوم بأكثر من ذلك والصحيح أن الإنسان بارك الله فيكم ما يرد يحاول قدر المستطاع ما يرد على هؤلاء إنما يتركهم لأنه الإثم يكون عليهم ولكن للأسف في زماننا اليوم إذا سبك أحد وسكت يقول هذا خائف جبان أما إذا ردت عليه بشكل فأنا ذاك يحترمك نسأل الله العافية والسلام يا أخوة روى أبو داود قصة جميلة أن رجلا سب أبا بكر بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم سب لأبو بكر الصديق فأبو بكر ساكت والنبي قاعد ثم أجاب أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اللي أغضبتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما سكت أبو بكر كان ملك يجيب عنه فلما انتصف لنفسه حضر الشيطان فقمت ولا أريد أن أبقى في المجلس يحضره الشيطان فسبحان الله ملك يرد طبعا من يصل إلى هذا المستوى على حسب الإنسان يا أخو على حسب الإنسان. كثير الناس يظن أنه دائما يعفو، لا لا لا لا، عند بعض الناس العفو خطأ، من الخطأ أن تعفو على الفاسق الظالم الفاجر، وإنما هذا يرفع أمره إلى القاضي، وهذا الحق وهذا هو الأفضل له وللأمة. ومن الخطأ أن تسكت دائما على بعض الأراذل والحمقى، بل هؤلاء يجب أن يوقف معهم موقف بحيث ما يتمادوا في الباطل والظلم والفسق، فانتبه لهذا. ولكن إنسان سبك ما ترد عليه بنفس السب والشتم، فإذا ردت يجوز، يجوز بشرط ما تظلم. مو واحد سبك أنت تضربه فأنت ظلمت، هكذا هو قال كلمة ترد بكلمة وليس أكثر من ذلك، والله تعالى على وعلى. والأفضل الإنسان يترك الأمر لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه sagte dem Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: Die beiden, die sich beschimpfen, die beiden, die sich beschimpfen, die Sünde ist auf den Ersten, oder der Erste trägt die Sünde, solange der Opfer nicht Unrecht tut. Das Hadith ist bei Muslim. Was bedeutet das? Eine Person beschimpft dich. Eine Person beschimpft dich. Und du beschimpfst zurück. Dann trägt er die Sünde für dich und für ihn, weil er angefangen hat, weil er der Grund war. Aber wenn du dann übertreibst, dann trägst du die Sünde, weil du Unrecht tust. Meine, der beschimpft dich, du schlägst ihn, dann trägst du das, weil er dich mit einem Wort verletzt hat und nicht mit was anderes. Aber richtiger ist, dass man das nicht macht. Das wird, wenn jemand dich beschimpft, dass du nicht zurück erwiderst und du gehst deinen Weg. Aber heutzutage, wenn du das machst, der wird denken, du hast Angst. Das ist unser Problem. Der versteht das nicht. Wenn du nicht sagst, dann denkt er, du bist Feigling. Aber wenn du ihm 1000 Wörter zurückschlägst, ja, dann vielleicht bekommt er ein bisschen Furcht vor dir oder Angst. Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahrt. Abu Dawud rahimahullah ta'ala hat überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr saßen, dann kam ein Mann und er hat angefangen, Abu Bakr zu beschimpfen. Er hat Abu Bakr beschimpft. Abu Bakr hat nicht gesagt. Dann, als der Mann übertrieben hat, dann hat Abu Bakr, der wollte anfangen, ihn zu erwidern. Als er anfing, ihn zu erwidern, stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam und er ging weg. Und er ging weg. Abu Bakr sagte, oh Prophet, habe ich Fehler gemacht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, solange dieser Mann dich beschimpft hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel gesandt. Und der Engel hat die ganze Zeit gesagt, der lügt, der lügt, der lügt. Als du für dich sozusagen Rache nehmen wolltest, dann kam der Shaitan. Und ich bleibe nicht in einer Sitzung, wenn der Shaitan da kommt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verteidigt dich, wenn du sozusagen in diesem Zusammenhang Geduld zeigst. Aber wie ich schon gesagt habe, heutzutage ist es so. Wenn du schweigst, dann wird das immer übertrieben. Das fängt so an. Eine Person sagt dir ein Wort, du sagst nicht. Der schreit dich an, du sagst nicht. Der macht mit dir ein Problem, du sagst nicht. Das vierte Mal, der wird dich schlagen. Aber wenn du von Anfang an, der sagt dir ein Wort, du sagst ihm, pass auf, das ist deine Grenze, dann wird er nicht übertreiben. Und manche Leute denken, wenn du immer verzeihst und vergibst, dass dies gut ist, das stimmt nicht. Verzeihen und vergeben nicht immer. Manche Leute, die bekannt sind, dass sie Probleme machen, die bekannt sind für ihren schlechten Charakter, die bekannt sind, dass sie unerzogen sind, man sollte ihnen nicht verzeihen. Man sollte diese Leute zum Richter bringen. Und wenn sie ihre Strafe bekommen, dann wissen sie, was das bedeutet. Manche Leute sagen, nein, immer verzeihen, vergeben. Das stimmt überhaupt nicht. Religiös. Und ich rede von der Religion. Die Gelehrten des Islam sagen, Nicht bei jedem verzeihst du und vergibst du. Nicht bei jedem. Wenn ein Mann bekannt ist, der hat guten Charakter, gutes Benehmen und der macht einmal Fehler mit dir, dann kein Problem, verzeihst du, vergibst du. Aber wenn eine Person bekannt ist, der macht mit allen Leuten Probleme, der hat keine Erziehung, der hat keinen Charakter, kein Benehmen. Und wenn du schweigst, dann sozusagen übertreibt er mehr und er denkt, du hast Angst, dann nein, du musst ihm seine Grenze zeigen. Und wenn auch diese Person vor einem Richter gebracht wird, das wird, wir meinen jetzt muslimischen Richter, dann so sollte man auch nicht verzeihen. Weil die meisten sagen, verzeihen. Aber sowieso heutzutage sind in unserer Zeit, barakallahu fikum, alle Regeln, die sind durcheinander. Die sind durcheinander geworden. Wenn du ruhig bist, dann denken die Leute, du bist dumm oder naiv. Wenn die Leute dich beschimpfen und du schweigst, die sagen, ah, bestimmt, oder wenn die dir was vorwerfen und du sagst nichts, sag, ah, bestimmt, die haben recht, deshalb sagt er nicht. Wenn jemand, der unerzogen ist, dich beschimpft und dich anschreit und du machst nicht, dann denkt er, dass du Feigling bist, dass du feige bist, dass du Angst bekommst. Aber wenn du ihm was machst, sagen, ja, wieso tust du ihm was? Wieso schreist du ihn an? Subhanallah. Der Prophet sallam sagte, der Erste, der das angefangen hat, trägt die ganze, wir sind doch Menschen. Und ein Mensch, der kann nicht immer diese vollkommene Geduld zeigen, aufpassen in diesem Zusammenhang. Aber nicht, dass man übertreibt. Wenn jemand dir ein Wort sagt, das heißt nicht, du schlägst ihn ins Gesicht, ja. Dann bist du derjenige, der Unrecht getan hat. Nicht er. Obwohl er angefangen hat. Das letzte. An Abi Sirmah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شاقه الله أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وهو كذلك أي من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق ضاره الله أي جازاه الله من جنس فعله وأدخل عليه المضرة والمشاقة المنازعة أي من نازع مسلما ظلما وتعديا أنزل الله عليه المضرة والمشقة جزاء وفاقا والحديث تحذيرا من أذى المسلم. الله لا يرضى أن يؤذى المسلم. والناس تنظر فقط إلى مسائل الدنيا، الناس ما تعرف ماذا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حكمة في خلقه. فالإنسان قد يضر المسلمين، تجده يصبح غني وعنده أموال ويتمتع، فالناس تقول شوف هو يضر الناس وشوف شلون صار، وما يعلمون أن الله نزع من قلبه حلاوة الإيمان ونزع من قلبه حلاوة الطاعة وجعله هكذا صار مثل آلة. وبعدين يوم القيامة والعياذ بالله سيرد حقوق الناس، فهذا ما يراه الناس، إنما يرون شيء يحبونه أو يريدونه فقط. والله سبحانه وتعالى له حكمة في الخلق، فالله سبحانه وتعالى يعطي ويملي للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز المقتدر سبحانه وتعالى. بس الناس تنسى هذا بسرعة، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أبو صرمة من كنت sein Name nicht genau, das ein von Sahaba, aber das bekannt so mit Abu Sirma, sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einem Muslim Schaden zufügt, der einem Muslim Schaden zufügt, wird er Schaden bekommen durch die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer mit einem Muslim Probleme anfängt und übertreibt, wird Probleme bekommen durch die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, barakallahu fiik, das war Abu Dawud und At-Tirmidhi und das Hassan. Das heißt, wenn jemand einem Muslim Schaden zufügt in seinem Vermögen, in seiner Ehre oder in seinem Blut, dann wird er eine Strafe bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, äquivalent, so wie er das mit den Leuten gemacht hat. Und wer einem Muslim Unrecht tut Und der übertreibt gegen einen Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala wird das zulassen, dass er die Strafe dafür bekommt und die Strafe wird auch so äquivalent. Ja. Deshalb denkt niemals, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute einfach so lässt. Und die Leute aber in unserer Zeit, die sehen zum Beispiel, eine Person macht Unrecht und der ist bekannt, dass er keinen guten Charakter hat, dass er schlechtes Benehmen hat, dass er wal-iyadu billah die Leute erniedrigt. Das ist so schlimm. Und er macht immer Unrecht und der wird reicher, der hat mehr Macht und so weiter. Die Leute sagen, schau mal, der macht alles, was schlimm ist und der bekommt mehr. Und die denken, dass das gut wäre. Die verstehen das nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Person dadurch bestraft und nicht belohnt. Bestraft und nicht belohnt. Die wissen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala vom Herzen solche Leute diesen Geschmack von Iman wegnimmt. Und dass sie sich nicht mehr, wenn sie auch etwas machen, beten und sowas, dass sie kein Gefühl für das Gebet haben, dass sie kein Gefühl für Liebe Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt demjenigen, der Unrecht tut, aber dann Allah subhanahu wa ta'ala bestraft ihn in diesem Leben und die Strafe wird sehr groß sein. Aber leider die meisten Menschen, die gucken nur einen Teil und die vergessen den anderen Teil. Aber wir, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, als Muslime, wir wissen genau, Allah subhanahu wa ta'ala lässt das nicht zu, dass derjenige, der Unrecht tut, dass er weitermacht. Da sagen sie, schau mal, viele machen, okay, schau mal. Was ist mit dem letzten Tag? Was ist am letzten Tag, wenn alle Leute vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, dann sehen wir. Deshalb, wenn du dein Recht nicht in Dunya bekommst, es gibt einen Tag am letzten Tag. Aber leider, die Barakallahu fikum, die Werte bei den meisten Menschen heute, die sind sozusagen verändert worden. Die sind, alles ist durcheinander geworden. Was oben ist, ist unten und unten ist oben. Also wenn du schweigst und wenn du keine Probleme machst, dann denken sie, ach, du bist Feigling. Aber wenn du die Leute schlägst und du schreist die Leute an, dann sagen sie, ach, tapfer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Seid nicht von diesen Leuten, barakallahu fikum. Aufpassen. Unsere Brüder und Schwestern und alle, die hier sind. Seid nicht von diesen Leuten. Seid von den Gläubigen, die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala kennen und die ihre Pflichten auch kennen und die nach den religiösen Vorschriften, sage ich jetzt, die Religion praktizieren und im Leben auch nach ihrer Religion leben. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Die Brüder und Schwestern im Internet, morgen inshallah haben wir keinen Unterricht. Gerade mal in den Ders. Ich bin morgen nicht da. Morgen haben wir keinen Unterricht, barakallahu fikum. Dann treffen wir uns inshallah am Donnerstag zum Unterricht, bi'idhni ta'ala. Vielleicht nach dem Gebet komme ich wieder im Internet. Das ist kein Versprechen. Aber ihr könnt die Fragen sammeln. Vielleicht komme ich inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.